Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 65 und ich bin der Andi. Die Wahl ist vorbei, die Geier kreisen über einer unwirklichen Szenerie. Steppe, irgendwo in Deutschland. Als Steppe wird übrigens laut Wikipedia eine semiaride bis semihumide baumlose Gras- und Krautlandschaft der gemäßigten Breiten beiderseits des Äquators bezeichnet. Typische Merkmale sind kontinentales Klima mit Winterkälte und sommerlicher Trockenheit, feinerdige Böden, oft löss- und einförmiger Bewuchs. Steppe, irgendwo in Deutschland. Letzte Sonnenstrahlen der blauen Stunde betonen eine atemberaubende Landschaft in herbstlichen Farben. Dem Betrachter präsentiert sich eine Ebene in saftigen Grüntönen Ocker und Umbra. Teils bewaldete, teils mit einzelnen Dürrständern bestandene Höhen des Bergischen Landes begrenzen den Blick am Horizont, deren Quellen und Rinnsale sich über Siefen in einen schillernden kleinen Fluss ergießen, welcher gemächlich durch die Szenerie mäandriert. Eine Windhexe rollt vorbei, als ein Schrei den Blick des Betrachters unwillkürlich gen Himmel zieht, dessen tiefes, wolkenloses Blau durch drei Geier gestört wird, die kreischend in der Höhe ihre Kreise ziehen. Sie kreisen über einem hektisch zuckenden, pulsierenden Objekt, welches aus der Ferne zunächst nicht genau erkennbar, sich beim Heranzoomen jedoch als toter Gaul entpuppt. Er mag schon länger liegen, dort, unweit des Flusses. Rippen stechen aus seiner Decke hervor, leere Höhlen starren aus der rissigen Haut des Kopfes. Darauf ein kleiner Mann reitend im Anschein eines vollen Galopps wäre, ja wäre, das Pferd nicht eigentlich tot. Es ist Armin L. und es wäre Zeit abzusteigen. Wäre da nicht der Funken Hoffnung auf eine Jamaika-Koalition, die allerdings umstritten ist in diesem Lande, spiegelt sie doch nicht den überwiegenden Wunsch der Wählerschaft wider. Neulich, einen Tag nach der Wahl, auf einem Parkplatz irgendwo im Oberbergischen. Tag, Sibylle, bist du auch einkaufen? Ja, Lisbeth, man kommt ja sonst nicht raus, weißt du? Ja, ja, das ist ja immer das. Man kriegt ja auch nichts mit zu Hause. Außer wenn mal zufällig jemand vorbeikommt oder anruft. Oder Wahl ist. Warst du etwa im Wahllokal? Ich dachte, du machst Briefwahl wegen dem Plan vom Laschet. Ach, Sibylle, klar habe ich Briefwahl gemacht. Aber so eine Wahl ist ja öffentlich. Da kannst du dich trotzdem den ganzen Tag ins Wahllokal stellen, wenn du willst. Da dachte ich, ich guck mal, wen man da so trifft. Und wer war da? Viele von damals nicht. Die Einschläge kommen näher, aber die Waltraud und die Ursula habe ich getroffen. Die haben jetzt schon Urenkelchen und deswegen haben die Grünen gewählt, von wegen dem Klima. Das haben die dir gesagt? So eine Wahl ist doch geheim. Pappalapapp. Man muss sich zwar an die Wahlformalitäten halten, darf aber jedem sagen, was man wählt. Sonst würden doch die Prognosen gar nicht funktionieren. Da werden doch auch Leute befragt. Da hast du recht, Lisbeth. Jo, aber zufrieden bin ich damit nicht. Womit denn nicht? Ja, mit dem Wahlausgang und ganz besonders den Erstwählern. Ja, wieso das denn? Ich habe ja Grün gewählt, wegen dem Sascha und weil ich dem und seinen Kindern nicht die Welt überhitzen und die Lebensgrundlage nehmen will. Das ist ja nur nett von dir, Lisbeth. Ja, die Jugend soll ja auch noch was von dem Planeten haben. Damit die freitags nicht immer protestieren müssen und Zeit für Hobbys haben. Aber was machen die Erstwähler? Die wählen nicht die Grünen. Die wählen FDP. Was? Ja, Sibylle. 23% von denen haben die FDP gewählt. Das stimmt doch nicht. Doch, das haben sie. Jetzt muss nur die FDP zusammen mit den Grünen Laschets Regierungsauftrag-Fantasien bestätigen und dann haben sie es geschafft, all denen von uns Alten den Mittelfinger zu zeigen, die extra mehr oder weniger von ihrer Bräsigkeit abgerückt sind, um deren Zukunft zu verbessern. Aber Lisbeth... Nix, Lisbeth. Mit ein bisschen Nachdenken hätten sie allerdings drauf kommen können, dass wir Alten lebenserwartungstechnisch die 2 Grad globale Erwärmung nicht mehr miterleben. Das heißt konkret, für uns ändert sich nicht mehr viel. Vielleicht bekommen wir den einen oder anderen Elementarschaden, aber hey, der ist versichert. Nicht so wie nach dem Krieg und der Vertreibung, als wir nichts mehr hatten und hier alles zusammengebombt war. Ja, das waren schlimme Zeiten damals. Gestern erzählt mir der Sascha, dass irgendeine Trine die FDP gewählt hat, damit sie auf der Autobahn auch zukünftig schneller als 130 fahren kann. Was? Tatsache. Aber dem Mädel sei gesagt, höchstwahrscheinlich kannst du nicht Auto fahren und wirst es auch nie können. Du gurkst irgendwann so ein neumodisches Assistenzsystem mit Rädern durch den Stau einer maroden, überfüllten Autobahn. In einem richtigen Auto zum Fahrspaß haben, vorzugsweise so einen Hecktriebler aus den 70er oder 80ern, wäre nicht nur deine Fahrt schnell zu Ende. Wir sind über die Bahn geheizt und mit Handbremse durch Kurven, zu Zeiten, als der Sprit keine Mack kostete. Wir sind nachts für ein paar Hamburger 30 Kilometer in die nächste Großstadt gefahren, weil es auf dem Land keine Mackes gab. Weißt du noch, Sibylle? Ja, das stimmt, Lisbeth, das stimmt. Ich weiß auch noch, wie du damals mit dem Granada das Reh zerlegt hast und wir im Maisfeld gelandet sind. Wir haben verdammt geile Zeiten erlebt. Wie gesagt, für uns ändert sich nicht mehr viel. Für die Erstwähler allerdings schon. Früher haben viele für wenige Rente einbezahlt. Demnächst werden wenige für viele Rente einzahlen und für deren bis dahin möglicherweise utopischen Lösungen gegen die Erderwärmung. Dann wird mutmaßlich unsere Rente reduziert. Im Gegenzug verprassen wir, wer noch was hat, das Erbe. Aber Lisbeth, das meinst du doch nicht ernst. Doch, Sibylle, doch. Ich bin mit deren Vorstellung für meine Nachwelt durch und wünsche denen eine reiche Ernte ihrer Saat. Die sollen mal selbst sehen, wie sie im Marsanzug oder Marskostüm mit Utopien, technischer Lösung gegen die Klimaerwärmung und davon verursachter Völkerwanderung klarkommen. Lisbeth, das kannst du doch so nicht sagen und red dich doch nicht so in Rage. Perlen vor die Säue werfen, hat Mutter immer gesagt. Das ist das. Perlen vor die Säue. Die hatten ihre Chance. Ich bin raus und damit mutmaßlich nicht alleine. Und nicht vergessen, viele von uns Alten sind noch lange keine Letztwähler. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und jetzt buche ich mir eine Kreuzfahrt, Sibylle. Eine Kreuzfahrt? Was denn für eine Kreuzfahrt? Ja, so eine mit einem großen Schiff. AIDA oder wie das heißt. Da liegst du auf dem Sonnendeck, lässt dich den ganzen Tag bedienen, ankerst mal hier, mal da, um dir die Welt anzugucken und abends dinierst du mit dem Kapitän. Aber Lisbeth, ist das nicht gefährlich in deinem Alter? Was soll denn passieren? Gibt ja fast keine Eisberge mehr. Apropos Kreuzfahrt. Nach langem Hin und Her gibt es Neuigkeiten vom Schiff Will Sagen. Noch 3 Wochen bis zur Nordseetaufe und es gibt endlich einen Plan. Wie Alex auf Twitter verlauten ließ, Freitagabend Grieche mit Tisch, Selbstreservierung, Samstag Nordseetaufe mit 3G-Schiff ab Schlüttsiel ohne Maskenpflicht zum einfach an Bord gehen und Sonntag den mangels Interesse ausgefallenen Pleasure Dome, also nix. Die liebe Liz hat sich die Mühe gemacht, das Ganze ausführlich zu Blog zu bringen. Darum belasse ich es bei der Kurzinfo und verweise auf den entsprechenden Eintrag unter www.ferrarigirlnr1.de. Interessenten sollten sich das durchlesen. Zelt aufbauen im Orkan und Baleno, Dosenfisch MP3 und Doppel-O, L&L Tupperware, Geocoin, Klettercash auf dem Deich, weißt was ich mein, Debodie Videos und kurze Loks, eine blaue Flagge hissen in grünen Crocs, Reportage auf der Brücke, Alligatös, dazu Salmiakki trinken ist schon recht skurriös, NST mit Schweigertschen Grüßen, hogelicht und zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir werfen Pettlinge, ganz ohne Schall und Rauch und einen Anker haben wir dabei auch. NST mit Schweigertschen Grüßen, hogelicht und zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir werfen Pettlinge, ganz ohne Schall und Rauch. Und einen Anker haben wir dabei auch. Kamera auf Stativ und Flip und Flop. Lars und Jan an dem Tisch, das Flens macht Plopp. Rettungsring, Travel, Back und Anker auf. Denn die Nordstrandadlerflotte, die bringt uns rauf. Pettweitwurf, Meisterschaft und Möwenschrei. Und die Dosenfischer sind auch dabei. TFTC, TFTC, DFD. Unfair tauschen ist nicht okay. NST, mit Schweigertschen Grüßen, Hogelicht und zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir werfen Pettlinge, ganz ohne Schall und Rauch. Und einen Anker haben wir dabei auch. NST, mit Schweigertschen Grüßen, Hogelicht und zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir werfen Pettlinge, ganz ohne Schall und Rauch. Und einen Anker haben wir dabei auch. Frei nach Fanta 4. Ja, die Mucke aus lizenzrechtlichen Gründen kann ich natürlich, ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Singt's euch selber, lernt's auswendig. Das wird abgefragt, wenn ihr auf dem Schiff seid. Nein, Scherz, ist ein Unsinn von mir. Die Vorfreude war groß, richtig groß, doch bevor meine Holde und ich endlich losfahren konnten, musste ich erst einmal das Auto vom Nachtreif befreien. Eine ordentliche Strecke lag vor uns, doch hatten wir zwei Zwischenaufenthalte eingeplant. In Duisburg wurde zunächst unser Vierbeiner in treue Hände gegeben. Etwas Klönen beim zweiten Frühstück und plötzlich war es 11.30 Uhr. So kamen wir später als erwartet wieder auf die Bahn und an ein pünktliches Erscheinen zur abendlichen Vorveranstaltung war nicht mehr zu denken. Diverse Baustellen taten sodann ein Übriges, sodass wir erst am späten Nachmittag in Delmenhorst eintrafen. Hier befand sich nämlich ein besonderer TB in einem Cache, den wir unbedingt bergen mussten. Letztes Jahr zur Nordseetaufe hatte ich einen TB meiner Frau mitgenommen und auf dem Schiff ausgesetzt. Da dieser sich nun quasi in Reichweite am Weg befand, beschlossen wir, ihn mitzunehmen, damit meine Holde die Möglichkeit hat, ihn selbst zur Nordseetaufe zu bringen. Aus diesem Grund hatte ich noch schnell kurz vor der Abfahrt das zugehörige Rätsel des Caches gelöst, um die Finalkoordinaten zu erhalten. Auch war mir klar, dass es sich um eine Art Klettercache niedriger Höhe handeln sollte. Dummerweise war die Straße, die zur Dose führen sollte, gesperrt und ich musste zunächst einen Umweg fahren. Aus Zeitgründen und mangels Verbotsbeschilderung fuhr ich den Cache dann auch direkt an und konnte gute 80 Meter entfernt parken. Räuberleiter? Zu belastend. Seil einbauen? Zu aufwendig. Felshaken mit Bandschlingenleiter? Nun ja, machbar. Nach einigen Versuchen hing das Teil, wenn auch nur auf 5 mm, dafür auf Kernholz und quer zur Faser. Als ich oben war, zog ich mich etwas hoch und drückte zunächst den Haken ganz drauf, bevor ich meiner Holden die ersehnte Dose reichte. Sekunden später hielt sie ihre Robbe in den Händen und mir wurden langsam die Arme lang. »Schreib schneller!« »Da ist gar kein Stift drin.« Und während sie zum Auto zurücklief, um einen Stift zu holen, klammerte ich mich an die jahrzehntealte grobe Borke des Aststumpfs, die sich langsam in meine Haut bohrte. Nach gefühlten Stunden bekam ich die Dose wieder gereicht, die ich, wie vorgefunden, an Ort und Stelle verstaute und konnte mich endlich abhängen. Was tut man nicht alles aus Liebe? Wir hatten einiges an Zeit aufzuholen, dennoch erschwerten uns Geschwindigkeitsbeschränkungen, Baustellen und Berufsverkehr das zügige Fortkommen. Der Elbtunnel war glücklicherweise staufrei und gegen 19 Uhr erreichten wir endlich unser Urlaubsdomizil. Schön war es doch, luden wir nur schnell aus, denn unsere Mägen knurrten und so dauerte es nicht lange, bis wir fußläufig das Etablissement des inflexiblen Griechen erreichten. Voll war es dort. Eine mit Tellern bewaffnete Menschentraube bemühte sich um Essen, während alle Plätze besetzt schienen. Man esse in Schichten, hieß es. Unter diversen Hallos kämpften wir uns bis zur Anmeldung vor und organisierten uns zunächst die Karten für den folgenden Tag, um uns das Ausschlafen zu sichern. Es war warm und ich hatte das dringende Bedürfnis, einen Platz zu finden und die Jacke auszuziehen, doch nirgends schien etwas frei zu sein, als unsere Rettung nahte. Alex hatte noch zwei Plätze an seinem Tisch, die er uns bereitwillig anbot. Engelbräu, Gyros komplett, auch ohne Jacke warm, der Abend entwickelte sich. Nach einigen interessanten Gesprächen und Stunden später hatte sich die Lokalität geleert. Es war nach Mitternacht, als die Letzten gingen, so auch wir, nachdem der Wirt uns erneut ausreichend demonstriert hatte, dass er seinem Namen zurechtführte und die Eventbezeichnung nicht jeder Grundlage entbehrte. Wir fanden den Weg zu unserem Urlaubsdomizil auch ohne Navi und fielen nach 1 Uhr ins Bett. Früh sollte der Wecker klingeln, doch ich fand keinen wirklichen Schlaf. Aufregung, Vorfreude, ein anderes Bett. Es war eine unruhige Nacht und ich war nicht wirklich erholt, als der Wecker mich gegen 6 Uhr unsanft aus der Surrealität riss. Wir hatten den Kaffee vergessen. Eine Feststellung, die morgens früh nicht unbedingt das Wohlbefinden steigert, so zwitscherte ich sogleich mein Leid in die Welt. Aufgrund anratender Schmähungen eines Jagdkollegen suchten wir sodann eine Tankstelle auf, um die geliebte heiße braune Flüssigkeit zu erhaschen. Mit 2 Kaffee für zum Gehen fuhren wir wieder zurück. Nach dem spärlichen Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Schlüttsiel, wo wir uns in Kürze einschiffen sollten. Ein herrlicher Sonnenaufgang versprach ein ebensolches Wetter, während ich den knurrenden Boxer über die leere Landstraße trieb. Kühl war es. Auf Höhe des Caches Mäh stand ein Cabriolet am Straßenrand, offen, und eine Gestalt spazierte GPS-bewaffnet längs des Straßenrandes. Ich bremste und fuhr auf seine Höhe, bis er uns bemerkte. Nach kurzem Hallo setzten wir unseren Weg fort. In Schlüttsiel war schon richtig was los. Ich parkte und prompt öffnete sich eine Wohnmobiltür. Kaffee. Wir bekamen Kaffee, frisch gebrüht. Das sind Freunde. Und für den nächsten Morgen auch noch Pulver zum Mitnehmen. Ach, danke. Die folgenden Morgen waren gesichert. Mit und mit trudelten weitere bekannte Gesichter ein und bald setzten sich kleinere und größere Grüppchen in Richtung Hafen in Bewegung. So auch wir. Lange standen wir nicht wartend am Anleger, als die Adler 5 längsseits kam. An Bord war schon viel los, denn eine größere Zahl Gleichgesinnte sind schon in Nordstrand an Bord gegangen. Auch gab es kein so großes Gedränge wie im Vorjahr. Es ging quasi zivilisierter zu. Klarer Himmel, ruhige See. Ich verbrachte die Überfahrt mit Kaffee und netten Leuten. Die Nordseetaufe-Flagge wurde gehisst, ein Spektakel erster Kajüte, wie es Bugs Bunny vermeldet hätte, und zuweilen holte die Seeadler, die die meiste Zeit in unserem Kielwasser fuhr, an Backbord auf, um doch wieder zurückzufallen. Auf Hoge angekommen wurde zunächst der Hallichtaler bezahlt, eine Art Kurabgabe. Danach versammelte sich der überwiegende Teil der Nordseetaufe-Teilnehmer am Küstenstreifen, um die diesjährige Universumsmeisterschaft im Paddling-Weitwurf auszutragen und das Schweigert unser zu rezitieren. Da meine Aussichten, dort einen Titel zu erreichen, erfahrungsgemäß eher gering sind, überlegten meine Holde und ich, zunächst etwas essen zu gehen und dann die Hallig zu erkunden. Das Wetter war zu schön, um, Spaß hin oder her, im Pulk am Hafen zu verweilen. Und als wir zur Freude meiner Frau zum Seehund einkehrten, stellten wir fest, dass wir nicht die einzigen waren, die so dachten. Frische Nordseekrabben mit Ei und Bratkartoffeln, und während wir aufs Essen warteten, betrat eine Hochzeitsgesellschaft den Raum. Eine dauergrinsende Braut, eine nicht so erfreut dreinblickende ältere Dame, Schwiegermutter, und ein redeungewandter Bräutigam verbreiteten ausreichend Kurzweil und boten genügend Stoff für Lästereien. Nachdem wir uns gestärkt hatten, wanderten wir über die Hallig, genossen das Wetter und hoben dabei das ein oder andere Döschen. Natürlich trafen wir dabei ohne Ende Gleichgesinnte. Bidilanzende stand ein Moped am Anleger und harrte seines Besitzers. Abträglich war dem Gesamtensemble lediglich eine Flut Jugendlicher, die sich über die Hallig verteilt johlend dem Alkohol widmeten. Überall, wo man sie antraf, lagen Flaschen zuhauf herum. Es waren Angehörige einer Jugendfreizeit, keine Nordseeteufler. Kilometer um Kilometer spazierten wir und immer neue Eindrücke fluteten unsere Rezeptoren. Für die ganze Zeit stand unser Schiff als Basisstützpunkt zur Verfügung. Doch kehrten wir noch nicht ein, sondern wanderten noch ein Stückchen weiter, denn auch dort gab es viel zu sehen. So erreichten wir eine Stunde vor Abfahrt den Hafen und waren doch froh, wieder an Bord zu sein. Gespräche verkürzten erneut die Zeit, während das Schiff ablegte und gen Festland strebte. Zwischendrin sorgte ein weiteres Glanzlicht für Kurzweil. Ein Schleppnetz wurde über den Grund der See gezogen und der Fang wurde den Kindern und anschließend auch den Erwachsenen präsentiert. Seesterne, Dwarslöper und allerlei anderes Getier wurde bestimmt und zum Anfassen gereicht, bevor es in die See zurückgesetzt wurde. Lehrreiches über die See und ihre Bewohner. Und während uns die Möwen begleiteten, neigte sich die Sonne langsam über den Halligen dem Horizont und präsentierte uns einen idyllischen Sonnenuntergang. Konnte ein Tag herrlicher sein. Dafür lohnt sich jede Anfahrt. Zurück im Hafen warfen wir noch einen wehmütigen Blick zurück, Dann gab ich Gas und wir fuhren zur Ferienwohnung. Ausrüstung ablegen und ab in den Kog. Die Halle war schon brechend voll und auch hier standen hungrige Menschen Schlange. Die Abfertigung lief allerdings fix. Während ich noch gesprächstechnisch aufgehalten wurde, organisierte meine Holde schon einmal zwei Sitzplätze in angenehmer Gesellschaft. So konnte ich mich quasi direkt ins gemachte Nest setzen. Es folgte ausreichend Flüssigkeitszufuhr gepaart mit Nahrung, um die Defizite des Tages auszugleichen. Die Stimmung war perfekt, als das Dreigestirn die Bühne betrat, um die Sieger der Universumsmeisterschaft im Paddling-Weitwurf zu küren, nicht ohne jenen Dank zu zollen, die ihnen geholfen haben. Das Auditorium klatschte und an den Bühnen herrschte ein reges Treiben, als die liebevoll und mit Herzblut hergestellten Pokale ihre Besitzer wechselten. Der Abend gestaltete sich sodann lustig. So konnten wir live mit ansehen, wie Flüssigkeiten von Zungen tropften und Erinnerungen innerhalb kürzester Zeit aus Kurzzeitgedächtnissen verschwanden. Und wieder waren wir es, die in illustrer Gesellschaft die Halle abschlossen, nicht ohne uns für den nächsten Tag zu einer Wanderung auf die Hamburger Hallig zu verabreden. Als ich in dieser Nacht ins Bett fiel, war ich ausreichend müde und so wachte ich Stunden später etwas erholter, aber mit leichtem Kopfschmerz auf. Kopfschmerz ist so ein Ding, bei dem man nicht weiß, wie er sich entwickelt. Ich hoffte inständig, dass Kaffee und die gute Luft ihn vertreiben würde und hatte Glück. Kaffee. Ja, wir hatten unserer Freunde sei Dank genug davon und mussten nicht zur Tanke fahren. So tranken wir Kaffee, während wir warteten, dass die Daten via Surfstick in den Mobilrechner tropften. Übertragungsraten zwischen 2 und 50 Kilobit pro Sekunde mit diversen Abbrüchen machte aus dem mobilen Internet ein inflexibles Wartenetz. Nach der Dusche war die angeforderte Seite immer noch nicht zu sehen. So schalteten wir aus und machten uns auf den Weg, der für uns noch etwas Beifang bereithielt. Auf dem Parkplatz angekommen, stand dort die erste Überraschung herum. Ein Smart für zwei. Wem der wohl gehört? Mit und mit trudelten dann die anderen Spaziergänger ein und wir konnten uns nach einem ausgiebigen Hallo auf den Weg machen. Wieder war herrliches Wetter, wolkenloser Himmel und es waren noch kaum Menschen unterwegs, obwohl es Sonntag gegen 11.15 Uhr war. Am Horizont sah man eine winzige Erhebung, die Hamburger Hallig, unser Ziel. Seitlich auf den Wiesen grasten Schafe und ab und zu kam ein Auto oder Radfahrer vorbei oder ein Schaf entgegen. Die Straße zur Hallig besteht aus einer Fahrspur mit zwei befestigten Spurrinnen, neben denen in Abständen Ausweichbuchten angelegt sind. Markiert sind diese durch rot-weiße Holzstangen, daneben durch Holzpalisaden abgetrennt verläuft ein Fußweg. Während wir die Landschaft auf uns wirken ließen, unterhielten wir uns, nicht ohne das ein oder andere »Hach« einzustreuen. Schön war es dort, wunderschön und unaufhaltsam näherten wir uns der Hallig. Irgendwann blickten wir zurück und bemerkten, dass die anderen zurückgeblieben waren und als Gruppe herumstanden. Ich blickte auf mein GPS und stellte fest, dass dort ein Dösken lag. Na, dann eben auf dem Rückweg. Auf der Hallig steht unter anderem ein redgedecktes Haus mit integrierter Gaststätte und Biergarten. Doch ließen wir diese zunächst links liegen und begaben uns stattdessen an die steinbefestigte Küste. Dort trafen wir nach kurzem Spaziergang die anderen an einem weiteren Cache. Das Logbuch ging herum sowie eine Dose mit gesäuerten Fruchtgummis. Wie der Verein schoss Martin eines seiner legendären Fotos, bevor wir uns auf den Weg zum Restaurant machten. Der befestigte Küstenstreifen wurde übrigens teilweise mit Bitumen vergossen. Im Sommer, wenn es heiß ist, wird dieser Bitumen flüssig und offensichtlich wird er dann von Menschen dazu benutzt, die Steine zu beschreiben. So bietet sich dem Betrachter ein abwechslungsreiches Bild. Im Restaurant gönnten meine Frau und ich uns jeweils ein Stück Kuchen. Quarkmandarine mit dickem Biskuitdeckel und Sahne. Herrlich groß und überaus schmackhaft. Dazu nahm ich einen Kakao mit Sahne, weil es unter Zuhilfenahme von Zucker möglich ist, damit Land unterzuspielen. Mein Versuch, ein Bild davon zu zwitschern, war aber mangels Netz nicht von Erfolg gekrönt. Nach ausgiebiger Rast wollten wir uns gerade wieder auf den Rückweg machen, als man uns einen neuen Cache servierte. Gerade war er gelegt worden und ganz außer Atem waren die Besitzer noch. Flugs bekamen wir die Koordinaten übertragen und schon machten wir uns auf den Weg. Er lag auf einer Buhne und der Weg war nichts für Friseusentreter. Nach einer Weile des rudeligen Herumsuchens wurden wir sogar fündig und konnten uns ins jungfräuliche Logbuch eintragen. Zurück am Restaurant war mittlerweile mächtig was los. Offenbar fand eine geheime und überaus zufällige Abschlussveranstaltung einiger Nordseeteufler statt. So konnte ich die Gelegenheit nutzen, mich von allen zu verabschieden. Dann ging es zurück, begleitet von Zugvögeln und nicht ohne den auf dem Hinweg überlaufenen Cash einzusammeln. Der nächste Programmpunkt des Tages sollte Annis Kiosk sein. Sollte denn. Vorher musste noch ein skurriöser Frosch am See besucht werden, dann ein skandinavischer Markt zur Lakritzbefriedigung und noch ein paar Dosen am Rand. Und als wir an der vermeintlich besten heißen Hundbude im weiten Umfeld ankamen, dunkelte es schon. Mein Rücken machte sich zudem bereits seit einer Weile bemerkbar und auch mein Kopfschmerz war wieder da. Aber der heiße Hund war lecker, und während die anderen ein Eis mit Blick auf die Ochseninsel in der Nähe einer QR-Verschlüsselung verspeisten, klinkten wir uns aus und machten uns auf den Heimweg. Es war gegen 20 Uhr, als wir den Abend bei einem gepflegten Duck und mit einem Friesenschnitzel in gediegener Atmosphäre ausklingen ließen. Der Kurzurlaub war quasi zu Ende und nur noch die Nacht und ein Programmpunkt trennte uns von der leidigen Heimfahrt. Am nächsten Morgen gönnten wir uns nochmals einen leckeren Kaffee bei tröpfelndem Internet. Letzteres hatte sich nicht verbessert, so packten wir unseren Kram ins Auto und machten uns auf dem Weg zum Dicken. Sag zum Abschied, leise Servus, nicht Goodbye und nicht Adieu, und mit einem Hauch Wehmut lockte ich den Cash, bevor wir uns auf den Heimweg machten. Die Nordseetaufe ist und bleibt etwas Besonderes, denn sie ist anders als all die Events, die man sonst besucht. Es ist die See, die Überfahrten, es sind die Leute, die sie ausmacht. Danke euch allen. Wir sehen uns. Irgendwann. Ja, so war es damals, vor 10 Jahren. Und jetzt wird's etwas anders sein, aber ich hoffe, irgendwann, wenn diese Pandemie vorbei ist, dann wird's wieder besser und dann wird's vielleicht wieder so wie früher. Wir werden sehen. Wie in der letzten Konserve zu hören, legte ich am 19.09.2021 unter Schmerzen einen Paddling als Traddy in eine Baumwurzel an einen offiziellen Weg. Lange war es her, dass ich dergleichen tat, daher erwartete ich täglich die erlösende E-Mail der Reviewerschaft, zunächst vergeblich. Die Warteschlange in NRW schien lang zu sein. Es herrschte Personalmangel oder gar beides. Egal. Nun liegt ein unspektakulärer Paddling an einem unspektakulären Weg in einem unspektakulären Wald in einer unspektakulären Gegend. Ich spoilere einfach die Koordinaten. GC9 GG BW Nord 50 Grad 59.695 Minuten Ost 7 Grad 23.936 Minuten. Theoretisch wäre auf diese Weise erneut der FTF machbar gewesen, bevor der Cache offiziell freigeschaltet war. Wie GC2BATK, Just FTF damals, nur lag der nicht so lange herum. Mitte 2010 spekulierte ich geradezu darauf, dass er gefunden werden würde, bevor er offiziell das Licht der Plattform erblickte. Diesmal wäre es eher den Umständen geschuldet gewesen, doch als nach 3 Tagen immer noch keine Nachricht vorlag, erwog ich den... Tja, alles Theorie, denn zwischenzeitlich wurde das Listing freigeschaltet und einen Tag später fiel der FTF. Wäre er letztendlich nicht freigeschaltet worden, hätte ich ihn im Rahmen einer Wartungsrunde des 100-Morgen-Waldes der Holden wieder abgeholt und ich hätte es nicht einmal als vergeblich empfunden, ihn dorthin gelegt zu haben, weil wir ohnehin schrittieren wollten. Wo, war schließlich egal. Insofern alles gut. Zumal meine Begeisterung der ersten Jahre schon länger verschwunden ist. Mir ist der auslösende Prozess gut bekannt, aber das gehört nicht wirklich hierher. Irgendwer wird nun sagen, warum lässt du es dann nicht einfach, wenn es dir keinen Spaß mehr macht? Es ist kompliziert. Einerseits hat sich das Hobby in meinen Augen überlebt. Andererseits suche ich im Urlaub gern noch die eine oder andere Dose. Der Blick auf die See oder eine Sehenswürdigkeit ist immer schön. Aber die Summe der Fundpunkte ist und war nie Lebensinhalt. Zudem empfinde ich es schon länger nicht mehr als zeitgemäß, hunderte Liter Sprit zu verfahren, um irgendwo eine möglicherweise gehypte Dose zu finden. Falls es sich ergibt, weil man ohnehin dort ist, okay. Zumindest werde ich es nicht von einem Kalenderplatz abhängig machen oder meinen Urlaub danach ausrichten. Es gab Zeiten, da habe ich mich geärgert, den Hintern nicht hochbekommen zu haben, um den ein oder anderen besonderen Cache zu suchen, als er dann irgendwann archiviert war. Auch das ist lange vorbei. Aber dann wirfst du einen Paddling in die Landschaft und es gehen alte Bekannte hin, die du ewig nicht gesehen hast, mit denen du einige teils feuchtfröhliche Events erlebt hast, und da sind sie. Sentimentale Erinnerungen an Zeiten vor Covid, an GIFs, den Untergang eines Seetrampolins, Grillen am seicht morastigen Teich, Interviews, Krautadellen mit Senf, Henkelgläsern und lustige Abende mit Menschen, von denen einige nicht mehr unter uns weilen, in einer Lokation, die quasi nicht mehr existiert. Ja. Und mit dieser traurigen, aber vielleicht nicht ganz so traurigen Erkenntnis endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 65 vom 01.10.2021. Das anstelle des Outros folgende elektronische Experimentalmusikstück trägt übrigens den Arbeitstitel Resonanz. Aus Gründen. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_kd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.